Hallo, hier ist gerade Leo für euch am Mikrofon von der Morning Show. Wir haben Moritz gerade einmal rausgeschmissen, weil wir einen Gast für jetzt gerade haben. Und es geht um die Thematik Winterschwimmen in Kiel. Und die strengeren Maßnahmen verlangen von uns natürlich viel ab. Weniger Kontakte, die Sport- und Freizeitbranche liegt quasi lahm. Ausgenommen davon natürlich der Profisport. Aber es gibt erfreuliche Nachrichten, denn das im Winter Baden an der Kieler Förde ist weiterhin erlaubt. Und dafür haben wir uns einmal Anne eingeladen. Sie studiert Biologie an der CAU. Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Wir freuen uns auch sehr, dass du hier bist. Und ich möchte nicht dich labeln als Winterschwimmerin, aber du hast das Winterschwimmen für dich entdeckt? Ich habe es für mich entdeckt. Dieses Jahr ist das erste Mal. Mhm. Und im Sommer bin ich auch nicht geschwommen. Ich habe eigentlich erst im Oktober damit angefangen. Aber seitdem jeden Tag. Also jeden Morgen stehe ich auf und es hat sich auch eine kleine Community schon so gegründet. Also du warst auf alle Fälle heute schon schwimmen? Ich war heute schon schwimmen, ja, um 8 Uhr. Weißt du, wie kalt das Wasser ist? Steht das da irgendwo? Ich glaube, es müsste zwischen 7 und 8 Grad sein. Gerade, okay, ja. Okay. Möchtest du einmal erklären, wie das Ganze angefangen hat? Also wie bist du auf die Idee gekommen? Ich hatte Besuch aus Jena in Kiel. Mhm. Und da meinte Tobi, ein Freund von mir, dass er gerne jetzt mal in die Förde springen möchte. Und dachte, das wäre irgendwie hier so üblich, dass man das einfach auch jeden Tag macht. Also dass es gar nicht, dass es im Winter einfach auch bei vielen eigentlich so normal ist, dass man einfach mal schwimmen geht. Und ich fand die Idee sehr abwegig und dachte, nein, ich mache das nicht mit dir. Und dann hat er mich doch überredet. Mhm. Und dann sind wir zu dritt zum Steg. Moritz war sogar auch dabei. und ja, seitdem mache ich das. Und sehr, sehr cool. Ich bin sehr froh, dass er mich überredet hat, weil sonst wär ich, glaube ich, nicht dazu gekommen. Okay, du sagst gerade schon, dass du froh bist. Welche Vorteile hat denn das Schwimmen für dich? Also was gibt dir das Ganze? Uff, sehr viel. Also erstmal kommt man raus morgens. Mhm. Das ist natürlich jetzt, wenn die Uni ja gar nicht stattfindet oder nur online stattfindet, hat man ja gar keine Motivation, irgendwie mal sich aufs Fahrrad zu schwingen und ein bisschen Fahrrad zu fahren. Und das ist irgendwie schön, weil man einfach immer einen guten Start in den Tag hat. Mhm. Und es ist natürlich auch sehr erfrischend. Das glaube ich dir. Und man überwindet seinen eigenen Schweinehund. Ja. Und das ist irgendwie sehr gut, wenn man dann da seine Züge schwimmt und denkt, ach, sehr gut, diesen Morgen hast du es auch geschafft. Mhm. Und es ist auch gut, dass man jeden Morgen einfach merkt, dass es immer mehr zur Routine wird. Mhm. Und dass es einem gar nicht mehr so schwer fällt. Okay, und braucht man da bestimmte Ausrüstung für? Nee. Neoprenanzug? Also ich sehe ein paar Leute, die mit Handschuhen, also so Schwimmhandschuhe, ins Wasser gehen und mit Badekappe oder Mütze. Mhm. Aber ich nehme nichts mit ins Wasser. Okay. Das, sehr gut. Du meintest ja gerade, dass da auch andere Leute sind. Ist das so ein bisschen wie so eine Gemeinschaft, kann man sich das so vorstellen? Also das ist quasi so ein bisschen Clubcharakter, also so Vereinscharakter? ja, schon. Irgendwie ist es cool, weil man sieht die Menschen nur irgendwie beim Schwimmen und man verbindet das irgendwie oder man ist voll schon eine Gruppe zusammen, weil man zusammen irgendwie was erlebt und sonst würde man sich gar nicht sehen und das ist auch sehr divers. Also es sind die unterschiedlichsten Menschen kommen zusammen und das gibt einem auch irgendwie nochmal ein bisschen Abwechslung in seinem Freundeskreis, dann da irgendwie auch mit anderen Menschen zu sprechen. Ja. Und ja, es ist ja wie eine kleine Community, Sehr schön. Du meintest eben gerade schon, dass dir etwas Komisches heute Morgen widerfahren ist. Möchtest du das nochmal teilen? Ja, es ist mir was sehr Schönes widerfahren. Ich war heute schwimmen und dann gehen wir immer eine Leiter hoch und runter, um ins Wasser zu kommen. Und dann war da ein Brief in einer Folie. Und da stand Anne drauf. Und dann dachte ich, gut, das muss ja für mich da sein. Also habe ich ihn abgemacht, habe ihn geöffnet und dann war da ein Rätsel drin. Ein Kreuzworträtsel oder? Ich habe sogar ein Foto gemacht. Ich könnte, wenn ich... Gucken wir uns nachher an, würde ich sagen. Gucken wir uns nachher an, genau. Kann ich gleich mal vorlesen. Vielleicht können wir die HörerInnen helfen, weil ich bin ein bisschen aufgeschmissen. Ich habe mir das jetzt schon öfters durchgelesen und weiß nicht so ganz weiter. Okay. Aber Du hast auf alle Fälle auch noch einen Song mitgebracht für uns. Ja. Auf alle Fälle durftest du dir einen aussuchen. Möchtest du dazu einmal kurz was sagen? Wieso genau der hier? Ich habe mir von Bukahara Afraid No More ausgesucht. Mhm. Und zwar tanze ich mich da mit immer warm nach dem Schwimmen in meinem Zimmer. Weil so langsam wird es schon kälter. Und es ist irgendwie sehr schön. Dann mache ich mir Kerzen an und dann spiele ich den Song und dann geht es mir gut. Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank, Anne. Das hat uns sehr gefreut. Und jetzt machen wir weiter mit Afraid No More von Bukahara.